Meine Damen und Herren, Damas y Caballeros, aquí empieza el programa Niemandsland. 2 horas en lengua alemana, desde las ondas de Contrabanda FM, Barcelona, de la Plaza Real. Bienvenidas y bienvenidos. Willkommen. Ja, 2 Stunden Niemandsland beginnen. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben einen besseren Empfang als, sagen wir mal, die letzten 2 Wochen. Da hatten wir nämlich große technische Schwierigkeiten. Unsere Antenne auf dem Karmelhügel hier vor der Stadt, die war ein bisschen locker. Und am Donnerstag sind unsere Techniker hoch auf den Berg und haben die Antenne wieder neu gerichtet und befestigt. Ich hoffe also, Sie hören uns sehr gut. Unsere 2 Stunden Niemandsland, aber auch alle anderen Sendungen von Contrabanda FM. Wir wollen nämlich auch heute wieder versuchen, Ihnen und uns die Welt zu erklären. Sie so zu beschreiben, wie sie ist und sie so zu schildern, wie wir sie uns gerne wünschen würden. Und wie wir sie gerne hätten. Eine Welt, die der Philosoph Arthur Schopenhauer in 2 fundamentale Sätze fasste. Erstens, die Welt ist an sich Wille und zweitens, die Welt ist für mich Vorstellung. Auch heute werden wir den Scheinwerfer unseres Willens in die Dunkelheiten unserer Gesellschaft richten und eine Weile in ihre Abgründe schauen. Und wir werden dabei hier und da sogar ein fröhliches Liedchen pfeifen. Um uns und ihnen Mut zu machen in diesen finsteren Zeiten. Und um uns vorzustellen, wie herrlich es sein könnte und wäre, wenn es allen gut ginge. Es ist Samstag, der 17. Juni 2017. Mein Name ist Detlef Jeskatz und ich bin hier für so ziemlich alles verantwortlich, für die Technik, die Redaktion, die Musikauswahl und den guten Ton. Guten Morgen. ¡Y viva la radio contrabanda! ¡Y viva Nimaslan! Du bist ein Geheimnis, für manch ein Gleichnis, du bist ein Mirakel. Vogel, der da ist, grad wenn's mal nicht klar ist, der singt und der weiß schon warum. Mag auch die Sonne heut nicht scheinen, mögen auch die Zweifel nichts gehen. Du bist die Stimme, die mich ansingt, du hilfst mir Tag und Nacht zu sehen, denn ich trag dich immer mit mir um. Am Morgen, am Abend und ich weiß auch warum. Du gibst mir die Antwort und redest nicht rum. Ich trag dich immer mit mir rum. Ja, ich trag dich immer mit mir rum. Du bist mein Geheimnis, mein Mirakulum. Du hörst meine Fragen und stellst dich nicht dumm. Ich trag dich immer mit mir. Es gibt Alte, die sehen dich, wenn's mal weh tut, dann ist es der Bauch. Polizisten vermuten's und Berliner Bubens, Politiker meinen dich auch. Da ist was, das kann jeder verstehen, wenn es mümmelt, wenn es tummelt, wenn es kracht. Mit dir fängt der Morgen an, und wenn es klingelt, dann geh ich an. Denn ich trag dich immer mit mir um. Am Morgen und am Abend und ich weiß auch warum. Du gibst mir die Antwort, dreh es nicht um. Ich trag dich mit mir um. Ja, ich trag dich immer mit mir um. Du bist mein Geheimnis, mein Mirakulum. hörst meine Fragen, stellst dich nicht dumm, ich trag dich mit mir um. Redest nicht drum, ich trag dich immer mit mir rum. Weißt du nicht? Aber komm, Achtung, Achtung, Reinfall. Niemandsland, cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.niemensland.contrabanda.org. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 37. Teil. Alfred Kantorowicz. Unter schwerem Feuer. No pasarán. Pasaremos. Pueblo de España en pie. Mujeres. Vida 5. Januar 1937. Wir durchleben schwere Stunden. Die Faschisten haben mit voller Wucht angegriffen. Mit einer bisher in diesem Krieg unbekannten Masse schweren Materials, Flugzeugen, Tanks aller Kaliber, schwerer und leichter Artillerie und mit rücksichtslosem Einsatz ihrer besten Stoßtruppen, Phalangisten, Moros, Fremdenlegionäre, geführt bzw. vorangetrieben von deutschen, italienischen Offiziers- und Spezialistenkadern, haben sie unsere ersten Linien überrannt. Majadahonda ist in ihrem Besitz, vermutlich auch schon Las Rozas. Und damit ist die Hauptstraße nach dem Escorial und der Sierra Guadarrama gesperrt. Via Nueva de la Cañada, Romanillos, Via Franca del Castillo und das befestigte Castillo selbst sollen in ihrem Besitz sein. Und noch ist ihre Stoßkraft nicht gebrochen. Alles, was man sagen kann, ist, dass auch unsere Abwehrkraft keineswegs gebrochen ist, sondern sich nach den Stunden der ersten Verwirrung nun wieder konsolidiert und konzentriert. Madrid liegt unter schwerem Feuer. Madrid erduldet alle paar Stunden ein Luftbombardement. Madrid brennt an allen Ecken und Enden. Sie werfen Brandbomben. Aber die Bevölkerung Madrids eilt auf die Barrikaden. In diesen Stunden ist das No Pasaran kein Schlagwort. Es hat den Akzent der Redensart verloren. Es wird zwischen zusammengepressten Lippen hervorgestoßen. Wieder wie in den Novembertagen scheinen die Madrider entschlossen, eher unter den Trümmern ihrer Stadt zu sterben, als sich dem Faschismus zu ergeben. Madrid será la tumba del fascismo. Madrid wird das Grab des Faschismus sein. Wir blieben vergangene Nacht lange an unseren Arbeitstischen. Immerfort liefen Meldungen von den Bataillonen ein. Verluste, Munitionsmangel, Verpflegungsschwierigkeiten, Veränderung der Standorte, Bitten um Verstärkung, Hilferufe. Vom Stab der Elften war Robert anwesend. Er fuhr vor Morgengrauen mit einem Packen von Nachrichten wieder zu Hans zurück. »Wir sind in großer Sorge um das Thälmann-Bataillon, das irgendwo im Brunette-Sektor vorgeschobene Flankenposition innehat und dessen Rückzuglinien nach dem Verlust von Las Rozas abgeschnitten sind.« Das Telefon schrillt. Nicoletti wird von General Miaja verlangt. Er wirft sich den Mantel um die Schultern und stürmt davon. Es ist nach Mitternacht. Die Kanonade ins Zentrum der Stadt wird vom Krachen der Fliegerbomben übertönt. Ein neuer Reit der Junker, der vierte seit dem Dunkelwerden. Wir laufen in den Hof, wo der Chauffeur Nicolettis meint, es könne hier ebenso einschlagen wie irgendwo auf der Straße. Sie fahren los. Er hat so Unrecht nicht. Es gehört zur Zermürbungstaktik der Faschisten, Panik unter der Zivilbevölkerung hervorzurufen. Ihre Überfälle gelten nicht den militärischen Objekten. Mit Vorliebe treffen sie Mietshäuser der dicht bevölkerten Arbeiterviertel und repräsentative Gebäude der Innenstadt. Letztlich gilt ihnen gleich, wo es trifft, wenn es nur trifft. Wir gingen wieder ins Kommissariatszimmer zurück. Am Schall der Explosionen erkannten wir, dass sie neben schweren Explosivbomben auch Brandbomben abwarfen. Robert knirschte. »Was scheren eine Nazi verkohlte Frauen und Kinder? Ist ja doch bloß minderrassiges spanisches Pack für sie.« Ich sagte bitter, »da tust du ihnen Unrecht. Sie würden es mit deutschen Untermenschen, sprich freiheitsliebenden Antifaschisten, nicht anders halten. Sie kennen keine Nationen mehr, sie kennen nur noch Parteien, Nazis und Antinazis oder Über- und Untermenschen. Der marokkanische Legionär, den die Beutelust hierher führte, gehört für sie zu den Übermenschen, der deutsche Heinrich Mann zu den Untermenschen.« Ein neuer heftiger Einschlag machte die Scheiben klirren. »Das muss im Stadtzentrum gewesen sein«, sagte Kurt. »Vielleicht haben sie den Prado in Trümmer gelegt.« »Immer feste«, schrie Robert, »drauf und dran, der Prado, umso besser. Ist ja doch bloß alles Kulturbolschewismus, das Zeugs, das da rumhängt. Die verzerrten Fressen von dem, wie heißt der Kerl gleich, Greco und die Revolutionsszenen von diesem Schwein Goya, weg damit. Schade, dass das Gesindel schon so lange tot ist.« Die hätten die neue Zeit noch miterleben sollen. Hackepeter hätte man aus ihnen gemacht, den Kulturbolschewisten, oder sie Fotograf werden lassen, nachdem man sie im KZ zu ordentlichen Staatsbürgern erzogen hätte. Uns lief eine Gänsehaut über den Rücken. »Hör auf«, sagte Kurt sehr scharf. »Wir wissen auch ohne dich, was so ein Naziflieger sich denkt.« In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet und eine der Wachen führte einen vor Kälte zitternden, schlohweißen alten Mann ins Zimmer. Der Milizionär sagte entschuldigend, der Alte hätte so gebeten, einen von uns sprechen zu dürfen, und man hätte ihn doch bei dieser Kälte nicht bis morgen früh vor der Tür warten lassen können. Er sei ein Alemann. Wir starrten einige Sekunden schweigend dieses gespenstische Wesen an. Der Alte trug einen vollkommen zerschlissenen, dünnen Sommermantel. Die weißen Haare fielen ihm ins Gesicht. Er war zum Skelett abgemagert. Seine langfingrigen Hände zitterten. Seine verquollenen Augen trieften. Er war über und über mit Dreck und Rotz besudelt. Schließlich räusperte sich Kurt und fragte: »Sie sind Deutscher?« Ein Hustanfall schütterte durch den ausgemergelten Körper. Der Alte versuchte, sich an einem Stuhl festzuhalten. Wir eilten auf ihn zu und führten ihn zu einem Sessel. Robert brachte ihm ein Glas mit Cognac. Der Alte ergriff es mit zitternden Händen, nippte aber nur daran. Er sah uns an. Seine Augen waren von wässrigem Blau. Er sagte mit sächsischem Akzent: »Ich bin aus Dresden, meine Herren.« »Ja, wie kommen Sie denn hierher? Was tun Sie denn in Madrid?« fragten wir durcheinander. Er hustete wieder und bat uns dann um ein Stück Brot. Wir wollten ihm ein Stück Wurst geben, aber er sagte, das könne er doch nicht bei sich behalten. Wir bemerkten, dass er hohes Fieber hatte. Allmählich bekamen wir Folgendes aus ihm heraus. Er sei Sprachforscher und er lebe schon seit längerer Zeit in Madrid als Hauslehrer bei den Kindern eines reichen Kaufmanns und Großgrundbesitzers namens Aguilar. Die Familie wäre im Juli nach Biarritz gefahren und nicht zurückgekehrt. Er sei in der Nachkriegszeit aus Deutschland fortgegangen, warum erfuhren wir nicht, und die Hauslehrerstelle sei für ihn nur Broterwerb gewesen, der ihm seine Gelehrtentätigkeit ermöglicht habe. Mit zitternden Fingern zieht er einige zerfetzte, jammervoll verschmierte Blätter aus der Rocktasche, ein Manuskript über den bisher ungeklärten Ursprung der baskischen Sprache. Auch an einem vollständigen, vergleichenden Wörterbuch des Spanischen habe er gearbeitet. 12 Jahre lang, meine Herren«, stammelte er. Nach einem weiteren Hustanfall zieht er einen ebenfalls zerfetzten Brief eines deutschen wissenschaftlichen Verlages heraus, aus dem hervorgeht, dass er mit diesem Verlage in Vertragsverhandlungen war. Der Brief ist vom 23. Oktober 1931 datiert. »Aber als die neue Regierung in Deutschland kam, meine Herren, ging der Verlag ein.« Wir sahen uns schweigend in die Augen. Kurt fragte: »Wo sind Sie denn nun seit Kriegsausbruch geblieben?« Der Alte erzählte, er habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung im südlichen Teil Carabanchels gehabt. Das Haus sei zerschossen worden. Jetzt seien die Nationalisten dort. »Mein Lebenswerk liegt unter den Trümmern«, er weinte lautlos. Seither habe er meist in den U-Bahnhöfen übernachtet. Die paar hundert Beseten, die er bei sich gehabt habe, seien schon vor einem Monat ganz aufgebraucht gewesen. Die Spanier hätten ihm immer etwas Brot geschenkt. »Ja, warum er denn nicht zur Roten Hilfe oder zu irgendeiner Organisation gegangen sei?« Wieder zieht er einen Zettel aus der Tasche, vor einigen Tagen ausgestellt, in dem die Rote Hilfe ihn an uns verweist. Er habe ein paar Mal dort zu essen bekommen, aber sie konnten sonst nichts für ihn tun, weil er einen deutschen Pass habe. Sie wollten ihn zur Polizei schicken. »Nun, warum er denn nicht zur Polizei gegangen sei? Dort wäre er doch jedenfalls gut aufgehoben gewesen.« Er empörte sich. »Meine Herren, ich bin doch kein Verbrecher. Was habe denn ich mit der Polizei zu tun? Ich bin ein Gelehrter, ein Forscher.« Wir versicherten ihm, dass er uns nicht zu erklären brauche, was das sei, und er sagt, er habe schon gemerkt, dass wir gebildete Herren seien. Darauf fragte er, ob einer von uns auch Lateinisch oder Griechisch könne, und als der Humanist Kurt eine lateinische Konversation mit dem Greis einleitete, stellte sich heraus, dass der tatsächlich ein bewundernswert elegantes Latein spricht. »Ach«, sagte er, »das tut gut, wieder einmal unter gebildeten Herren zu sein.« Dann besinnt er sich, sieht uns alle vier nacheinander an und fragt: »Was tun denn Sie hier in diesem schrecklichen Krieg? Das ist doch keine Beschäftigung für Herren wie Sie.« Kurt sagt: »Wir kämpfen hier, weil wir wollen, dass in Zukunft Gelehrte wie Sie nicht mehr unter so elenden Bedingungen ihre Forscherarbeit tun müssen.« Der Greis sinnt ein wenig nach. Dann sagt er mit seiner zittrigen Stimme: »Ich bin zu alt, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich habe schon den Weltkrieg nicht verstanden. Mir erscheint das alles sinnlos.« Ein neuer Hustanfall unterbrach ihn. Kurt ging derweil zum Telefon und benachrichtigte das Hospital im Palace Hotel, dass wir einen alten Herrn hinbringen lassen würden, den man gesund pflegen solle. Ich diktierte unterdessen Adela nach den Papieren des Greises einen Ausweis und Begleitbrief für ihn. Dann sind die Flieger wieder da. Robert kann sich nicht enthalten, im Krachen der Bomben dem Greis zuzurufen: »Hören Sie, das sind Grüße aus der Heimat.« Der Greis flüsterte: »Es gibt viel Böses in der Welt, und das Böse muss fortzeugend Böses gebären.« Dann erstickte ihn ein neuer heftiger Hustanfall. Er hatte Schüttelfrost. Nicoletti kam vom Kriegsministerium zurück. Wir packten den Alten gleich in seinen Wagen. Heute Morgen baten wir Adela im Palas anzurufen. Der Arzt sagte ihr, dass der alte Mann, den wir in der Nacht geschickt hatten, mit einer Lungenentzündung hoffnungslos daniederliege und den Tag nicht überleben werde. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 37. Teil. Ein paar Anmerkungen zum Autoren. Alfred Kantorowicz wurde 1899 in Berlin geboren. Er studierte Jura in Freiburg und Erlangen. Er war Redakteur der Vossischen Zeitung. 1931 war er Mitglied der KPD. 1933 gelang ihm die Flucht nach Paris, wo er die Deutsche Freiheitsbibliothek gründete. Ab Dezember 1936 befand er sich in Spanien. Er war Redakteur der deutschsprachigen Ausgabe des Organs der Internationalen Brigaden, El Voluntario de la Libertad. Dann war er Informationsoffizier des Tschapajew-Bataillons. 1938 veröffentlichte er seinen Sammelband über Tschapajew, das Bataillon der 21 Nationen. Im selben Jahr kehrte er nach Frankreich zurück. 1941 gelang ihm die Flucht in die USA. Ab 1946 war er wieder in Deutschland, in der damals sogenannten SBZ in der DDR. 1947 trat er in die SED ein. 1950 war er Professor für Neue Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität Berlin. 1957 beantragte er politisches Asyl in West-Berlin. Bis zu seinem Tod 1979 war er freier Schriftsteller in Hamburg. Die Erzählung »Unter schwerem Feuer« stammt aus dem spanischen Kriegstagebuch, das Kantorowicz 1937 schrieb. Erschienen ist es im Konkret Literaturverlag Hamburg 1979. Eine Niemandsland-Radioproduktion 2017. Über Wiesen, über Felder, über Berge, über Städte, über Meer. Über Sand und über Wälder, über Wolken, in der Sehnsucht hing er her. Sieg steht still. Fliehe mit der Sonne, sicher's nur, die wird auch dies nach Ungarn. Schläfst du wirklich oder döst du? Dinge kommt, ob mir nur Schulden, dem Major. Nee, das war bestimmt gejohnt, ja. Schon erstaunlich, da nicht so weg kommen muss. Wo ist Norden, wenn der Kompass nämlich stimmt? So wie du siehst, sind wir ganz schön durch der Wind. Niemals zu spät, nie zu spät. Zähne drei nie zu spät. Niemals zu spät, nie zu spät. Una ràdio lliure, escolta la contrabanda. Si vols una ràdio lliure, escolta la contrabanda. I al 91.4 fan els que dona la gana. I al 91.4 fem el que ens dona la gana. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Der Kaiman geht. Kontrabanda kommt, immer. Der Kaiman ist natürlich ein Symbol für den Imperialisten, ein Symbol, eine Metapher aus der kubanischen Revolution, se va el Kaiman. Wer sind die Kaimane unserer Zeit? Werner ist hier im Studio, guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ja, aus meiner Sicht sind die Kaimane unter anderem, es gibt ja sehr viele solche Leute wie unser urdeutscher Kaiman Helmut Kohl, El Kaiman se va, also seit gestern ist er weg, unser alter Kaiman. Unser Kaiman ist tot, scherzhaft und vielleicht sogar ein bisschen liebevoll die Birne genannt. Durch die birnenförmige Art seines Kopfes und auch wahrscheinlich durch die Inhalte, die dieser Kopf vermittelte. Ich vergesse nie eine Schlagzeile der Pardon damals. Oder war das schon die Titanic? Da hieß es, Wunder der Gentechnik, Kartoffeln können sprechen. Und dann hatten sie als Titelbild den Kopf von Helmut Kohl. Das heißt ja auf Lateinisch, de mortui nil nisi bene, von den Toten sollte man nie etwas Schlechtes sagen, aber das ist ja nichts Schlechtes, wenn Kartoffeln sprechen können, oder? Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, also die Leute, die ihr Leben lang, das ist natürlich nicht der Fall von Kohl, aber es gibt ja so Leute, die haben ihr Leben lang nur Scheiße gemacht und dann sterben sie und hinterher, alle loben sie bis in den Himmel und so. Jetzt in Bezug auf Kohl, ja, also weinen tue ich nicht, weil der jetzt die Birne weg ist, dass der Kaiman jetzt weg ist, übrigens zu Birne, wo ich noch Deutschunterricht gegeben habe. Irgendwann tauchen ja auch mal so Obst, Früchte, Sachen auf als Thema, ne? Apfel und eben auch die Birne. Und da habe ich ihnen dann gleichzeitig noch eine andere Bodenfrucht beigebracht, nämlich Kohl. Ja, und so heißt unser, also Blumenkohl oder sowas. Ne? Und da mussten sie natürlich alle sehr lachen. Und auch, um das nochmal plastisch zu machen, habe ich dann so eine Obstbirne an die Tafel gezeichnet und habe ihnen dann gesagt, also so sieht unser Kohl aus. Ja, also wie es dann weiterging über Glühbirnen und so, das will ich jetzt nicht erzählen. Die Deutschen oder wir Deutschen sind ja sehr erfinderisch im Schimpfwort umschreiben. Ich weiß nicht, ob es noch viele andere Länder gibt, wo ein Obst oder ein Gemüse oder eine Pflaume ein Schimpfwort ist. Die Pflaume. Schiedsrichter, du Pflaume. Schiri, du Pflaume. Eine grobe Beleidigung. Wenn jemand sagt, Schiri, du Pflaume, dann ist das ein Platzverweis. Sie Gurke, Gurkentruppe. Das sind also deutsche Schimpfwörter. Nun ist er nicht mehr da, unser Birnenmann, der Kaiman. Mal gucken, wie die offizielle Trauer sich so anhört. Ich habe hier ein kleines Video, da hören wir mal kurz rein. Das ist ja alles sehr offiziell. Hand in Hand mit François Mitterrand in Verdun. Das ist eines der Bilder, die für immer an Helmut Kohl erinnern werden. Genauso wie die der deutschen Wiedervereinigung. Bis zuletzt hat Kohl für ein einiges Europa geworben. Ja, da wurde er aber ausgepfiffen. Und damit willkommen. Das haben sie jetzt rausgeschnitten, zensiert. Abend, an dem ein Mann gegangen ist, der wie kein anderer ganze Generationen, vor allem in Westdeutschland, prägt. Ich ging aufs Gymnasium, Helmut Kohl war Kanzler. Ich ging auf die Uni, Helmut Kohl war Kanzler. Und auch als ich die Uni verließ, war Helmut Kohl noch immer Kanzler. Man hat mir die Löhne gekürzt, Helmut Kohl war Kanzler. Man hat mir die Rente gekürzt, Kohl war Kanzler. Nicht nur erkannt, sondern auch vollbracht, was jahrzehntelang vorher niemand für möglich gehalten hätte. Ein Erbe, das guckt man heute auf dieses Europa, vielen auch als Mahnung sein dürfte. Mahnung, das heute klingt auf Deutsch auch immer sehr getragen. Ne? Eine Mahnung an die künftigen Generationen. In seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Stefan Lehnert. Wenn der Mantel Gottes durch die Geschichte geht, muss man zuspringen und ihn festhalten, wie Helmut Kohl einmal gesagt hat. Gemeint hat er damit wohl die Zeit vor 1989, als die Berliner Mauer fällt. Und das ist auch der Beharrlichkeit Kohls zu verdanken, mit der er den Mantel der Geschichte in diesen Zeiten packt. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit. Er habe die Gelegenheit herbeigeführt und genutzt, werden später viele sagen. Ja, das ist die offizielle Werner-Version, die offizielle Trauerversion. Ein großer Staatsmann geht, Mahnung für künftige Generationen, das schwere Erbe und das sind so die getragenen Worte. Jetzt gibt es eine kleine biografische Rückschau über sein Leben. Mit seiner ersten Ehefrau Oggersheim, Pfeifenraucher. Kinder Walter und Peter lebt er im Stadtteil Oggersheim. Helmut Kohl, der Familienvater. Die Bilder vom jährlichen Urlaub am Wolfgangsee, eine Visitenkarte für konservative Wähler. Hannelore Kohl wird sich später das Leben nehmen. Mit seinen Söhnen ist er zerstritten. Naja, es war auch eine Schweinerei, was der mit seiner Frau gemacht hat. Ich meine, er hatte jahrelang seine Sekretärin und alle wussten es, alle haben gelacht und sie hat es als Letzte erfahren. In späteren Jahren als Kanzler. Klingt wie ein billiger Hollywood-Kitschfilm. Wenn das ein Grund ist, dann müsste man natürlich sich auch fragen, warum bringt sich eigentlich unsere Königin oder unsere Ex-Königin nicht um? Ja, die waren schlauer, die haben sich einen Liebhaber geholt oder eine Liebhaberin. Die Königin zum Beispiel, da gibt es Gerüchte, sie hätte eine Liebhaberin und damit ist die Sache geritzt. Und die ist auch froh, dass dieser Sack möglichst weit von ihr weggeblieben ist. Zunächst eine geistig-moralische Herausforderung. Gut, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, so respektlos müssen wir leider die ganze Angelegenheit kommentieren, weil wir mit diesem Herrn wirklich seit seiner Anfangszeit immer nur auf Kriegsfuß lebten. Dieser Mann symbolisierte für uns hier im Niemandsland alles, was der moderne, rechte, deutsche Kapitalismus ja, an Unfug und an Gemeinheiten sich ausgedacht und ausgekocht hat, mit einer biedermännischen Frechheit präsentiert dem Volk, als Sittenbild aus der Provinz den Menschen verkauft, diese Politik des Mampfens und des Stauens und des Sich-Bereicherns und sich die Taschen vollstopfen. Wer erinnert sich noch an die Briefumschläge, an die Affäre Lambsdorff? Kohl war überall dabei. Kohl entspricht ungefähr dem, was Mariano Rajoy hier ist. Er ist ein Pate. Ja, wo du vorher Originalton eingespielt hast von Kohl, seine schwülstige Sprache, seine manchmal sogar fast poetischen Redewendungen, wo du dann immer dazwischen gesagt hast, ja, Renten gekürzt und all sowas. Also was schon natürlich bei Kohl angefangen hat, aber dann noch sehr viel brutaler weitergeführt wurde durch den SPD-Kandidaten Schröder, der ihn dann abgelöst hat als Bundeskanzler. Und Kohl in seiner Zeit, also in 90er Jahren, sagen wir, hatte ja mindestens doch die Ausrede, ja, der Staat muss ja natürlich jetzt den Anschluss der DDR Anschluss hat er nicht gesagt, die Wiedervereinigung finanzieren. Ne? Also diese Ausrede hatte er wenigstens damals. Ne? Wir haben jetzt hier auch die ersten internationalen Reaktionen auf den Tod dieses großen, ach so großen Staatsmannes. Hören wir mal, wie seine Kumpanen und seine Spießgesellen von damals urteilen und heute. Er war ja sehr gut verbändelt mit Papa Bush aus der Bush-Dynastie. Die haben ja zusammen vor den Gräbern der SS Hand in Hand eine Rede gehalten. Mit dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl ist die weltweite Anteilnahme groß. In der Nacht kondolierte auch US-Präsident Trump. Er würdigte Kohl als Freund und Verbündeten der USA, der nicht nur Vater der deutschen Wiedervereinigung gewesen sei, sondern auch ein Anwalt Europas und der transatlantischen Beziehungen. Kohls Weggefährte, der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow, beschrieb den Altkanzler als außergewöhnliche Persönlichkeit. Kohl war gestern im Alter von 87 Jahren gestorben. Ja, ein bisschen wenig, ein bisschen schwach. Niemand hat gesagt, er war ein treuer Freund oder er war ein Kamerad auch in schweren Stunden. Nein, er war einfach nur ein verlässlicher Partner. Ja, also ich habe auch sehr viele negativen Erinnerung an Kohl. Und jetzt, nachdem er tot ist, habe ich mich bemüht, ja wenigstens doch eine positive Seite zu finden. Und was man vielleicht ihm anrechnen kann oder gut finden, gut schreiben kann, wäre, dass er wirklich überzeugt war von diesem europäischen Gedanken, ja, also nie wieder Krieg mit Frankreich und nie wieder Deutschland first, sondern Aussöhnung mit Frankreich und Deutschland, Europa und so, das hat er eigentlich immer klar gehabt. Ne? Ja, da war er auch ganz in der Tradition eines Adenauer. Es ging ja damals um die deutsch-französische Freundschaft, um die Montanunion, und da war wohl diese CDU-Schiene um Adenauer sehr, sagen wir mal, prägend auch für den Kohl. Und dann, was man auch sagen muss, jetzt nicht anerkennend oder dass das eine Leistung ist von ihm, er ist tatsächlich 16 Jahre lang Bundeskanzler geworden, gewesen. Und also 4 volle Legislatur. Perioden. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine Leistung, ja, aber gut, so weit würde ich nicht gehen. Das heißt nur, er ist nicht dumm, ne? Schlau könnte man sagen, listillo. Ne? Und dieser schwarze Riese, warum wurde er auch außer Birne noch so genannt? Weil er eben sehr groß war und eine ordentliche Leibesfülle, ja. Und schwarz natürlich, weil er auch sehr katholisch war, also von Kindesbeinen an. Und das hat ihn nie verlassen. Dann war er, nachdem er also, wie gesagt, 98 dann absolviert wurde durch Schröder, danach war er dann, natürlich, das geht immer so, war er dann Ehrenvorsitzender der CDU. Aber nur 2 Jahre lang. Ostras, wie ist das möglich? Und dann wurde ihm dieser Titel wieder aberkannt oder weggenommen, wegen dieser Spendenaffäre, die dann ruchbar wurde. Ne? Und ja, also da gab es diese bekannte Flick-Affäre noch in den 70er Jahren, wurde das erstmals bekannt. Da gab es Registrierung, Hausdurchsuchungen bei der Firma Flick. Und im Kassenbuch konnte man dann ganz klar lesen, ja, mehr als eine 500.000 D-Mark noch damals an die CDU gegangen. Also natürlich nicht direkt, sondern über irgendwelche Umwege. Dann gab es einen Untersuchungsausschuss und über diese Spendenbeschaffung. Und Schily, der Otto Schily, der Rechtsanwalt damals, der wollte ihn dann dran kriegen und hätte es auch fast geschafft, wegen uneidlicher Falschaussage. Das ist dieses Juristendeutsch, wo wir einfach sagen, der hat gelogen. Ja. Warum? Er hat gesagt, ja, das Geld, das kam von irgendwelchen Freunden, denen er aber versprochen hat, ihre Namen nicht zu nennen. Und das hat er bis zum Ende durchgezogen. Ja. Und dann, also viel später, dann kam ganz klar raus, das war Geld von Schwarzgeldkonten der CDU. Ne? Und inzwischen waren da bis über 2 Millionen Mark hatten sich da angesammelt, und das wurde natürlich ausgegeben, diese illegale Parteienfinanzierung, hauptsächlich in Wahlkämpfen, und so ist natürlich immer leichter, nochmal gewählt zu werden. Ne? Heute vor 20 Jahren war das ein glücklicher Moment. Hier sehen wir schon einen alten Siechen Kohl, der im Rollstuhl vor ein Mikrofon gerollt wird, und nun die Rede zur 20 Jahre deutsche Einheit hält. Ja, es gibt viel zu sagen. Dieser Mann repräsentierte einen Teil dieses Deutschlands, das wir so lieben und so hassen, das so widersprüchlich ist. Er repräsentiert eigentlich das selbstgefällige, sich die Taschen vollstopfende Deutschland, das auf Teufel komm raus seine Wirtschaftsziele verfolgt, das mit unschuldigem Mampfen eine Schweinerei nach der anderen fördert, egal wo und egal warum, das die Leute verblödet mit nationalen und nationalistischen Phrasen, biederen Sittenbildern aus einer Heimat, die es so nie gegeben hat und wahrscheinlich auch nie geben wird. Aber die Leute haben es toll gefunden. Viele Leute haben ihn gewählt. Sie fanden ihn nett, klasse, sympathisch. Erinnern wir uns nur an den NATO-Doppelbeschluss. Das war ja auch Kohl. Die Welt war ja am Abgrund, am Rande eines Atomkrieges. Und er hat da fleißig mit Ronald Reagan zusammen ja den Kalten Krieg bis zu einem Extrem gebracht, wo man sagen konnte damals, wenn man heute zurückblickt, das war verdammt knapp alles. Ende. Und zum Ende des Kalten Krieges. Jo, also, in welche Hölle, in welche politische Hölle der nun gefahren ist oder in welchen politischen Himmel, das wissen wir noch nicht. Aber ich tippe mal, er ist in so einer Art Bierzelt-Hölle. Wo er mit seinesgleichen zusammensitzt und patriotische Reden schwingt, bis in alle Ewigkeit. Amen. Da trifft er dann ganz sicher auf Franz Josef Strauß, das war ja auch einer von seinen Intimfeinden. Ja. Nee, also wo ich sicher bin, der ist einfach tot und verfault jetzt langsam oder wenn er verbrannt wird, wird die Asche verstreut. Ja, aber interessanter ist, wie wird er uns ab heute präsentiert? Ja? Wie wird uns diese Figur nahegebracht? Was sollen wir glauben über ihn? Und also da werden sie eben versuchen, vermutlich ihn zu verkaufen als den Kanzler der Wiedervereinigung, ja, der es also dann geschafft hat nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo es ja jahrzehntelang dann zwei deutsche Staaten gegeben hat. Er hat es geschafft, jetzt Deutschland wieder zusammenzukriegen, ja. Also da kann man davon halten, was man will. Das jedenfalls, das war wann? 89 fällt die Mauer, dann 90 wird offiziell der eine neue deutsche Staat gegründet, was ja sowieso schon lächerlich ist, ne? Die DDR wurde einfach übernommen, abgewickelt dann, ne? Und eine der Konsequenzen war eben dann, Arbeitslosigkeit geht sofort in die Höhe. Ja, die Leute stehen auf der Straße, besonders in der alten DDR. Ne? Und wo dann Proteste kamen und Kritik und so weiter, dann stellt er sich hin und sagt, Deutschland als eine Industrienation, was das heißt? Das heißt Produktivität, Produktivität, Produktivität. Ne? Und da kann man natürlich dann nicht so Rücksicht nehmen auf diese sozialen Geschichten und sagt dazu, das lässt sich dann nicht organisieren wie ein kollektiver Freizeitpark. Dies habe ich nicht gewollt. Ich wollte vor allem meiner Partei dienen. Da ist er, der Helmut Kohl, dessen Wort immer galt, in guten wie in schlechten Zeiten. Alles beginnt mit dem Spürpanzer Fuchs. Den verkauft der Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber nach Saudi-Arabien. Nach dem Deal überreicht er der CDU 1 Million Mark in bar, als Parteispende. Oder vielleicht doch als Schmiergeld? Wir waren nicht ganz sicher, ob die CDU das überhaupt überstehen kann. Hat sie. Es geht damals um die Frage, ob die CDU-Regierung Geld bekommen hat, damit sie einen Waffendeal genehmigt. Kontraste belegt den Weg des Geldes. Vom Rüstungshersteller ThyssenKrupp über den Waffenlobbyisten Karl-Heinz Schreiber bis zum Schatzmeister der CDU, Leisler Kiep. Der Kalender des Waffenhändlers gibt Aufschluss. Einige Monate zuvor im Februar, 16 Uhr LK. Leisler Kiep soll das sein. Am nächsten Tag geht ein Bittbrief bei Kiep ein. Einsetzen soll er sich für den Deal beim Kanzler Kohl. Bitte ich Sie daher eindringlich, im Interesse unseres Landes den Herrn Bundeskanzler über diese Vorgänge zu informieren und ihm eine freundliche Empfehlung von mir auszurichten. Bald rückt er in den Mittelpunkt, Helmut Kohl. Es geht um ein ganzes System geheimer Konten, illegaler Parteienfinanzierung und nicht verbuchter Spenden und Gefälligkeiten von Freunden. Herr Dr. Kohl, guten Tag. Stuttgart Panorama, eine Frage. Wofür haben Sie die Gelder von Herrn Kirch bekommen? Ich habe überhaupt nicht die Absicht, mit Ihnen ein Interview zu machen. Warum nicht? Von Panorama. Ja. Wissen Sie doch, was das heißt. Sie haben doch mit Journalismus nichts zu tun. Aber wofür haben Sie denn, für welche Tätigkeit haben Sie denn die Gelder bekommen? Damit ich Ihr Gesicht betrachte, und das reicht mir. Das zweite große Thema, das ich gerne anschneiden möchte vor dem Katastrophenblock, ist das Misstrauensvotum, das diese Woche stattgefunden hat, ich glaube am Mittwoch war es, gegen die Regierung Mariano Rajoy, einer Minderheitsregierung, die in Minderheit regiert, mit Enthaltungen und mit Taktik. Und die Linkspartei Podemos hatte ein Misstrauensvotum, una moción de censura, eingeleitet. Und da gab es interessante Reden und interessante Ergebnisse. Wir wissen ja, Werner, das Misstrauensvotum ist gescheitert. Das war vorauszusehen. Niemand hatte gedacht, dass das fruchten würde. Aber es gibt verschiedene Interpretationen und vielleicht ein paar interessante Ergebnisse. Ich möchte nur eins nennen, die anderen kannst du nennen. Es heißt offiziell von optimistischer linker Seite, Podemos und die Sozialisten von der PSOE hätten sich nun doch wieder etwas angenähert. Der Ton wäre versöhnlich gewesen. Und man könne doch wahrscheinlich in Zukunft zusammenarbeiten. Das liegt natürlich auch daran, dass der Rechtsruck in der PSOE gestoppt wurde und Pedro Sánchez die Parteiführung durch diese innerparteilichen Wahlen wieder übernommen hat. Und das Ganze sieht wieder ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen heiterer aus als vielleicht noch vor 2 Monaten. Ja, das ist halt, was man so hört und liest, ne, dass jetzt, wo sich innerhalb der PSOE der Pedro Sánchez durchgesetzt hat als neuer Generalsekretär, dass der jetzt darauf setzt, wirklich, egal wie auch immer, mit wem auch immer, den Rajoy und die Partido Popular wegzukriegen. Und dazu braucht er natürlich dann Podemos. Jetzt die Frage ist natürlich, wenn Podemos die gleiche Intention hat, brauchen sie natürlich die PSOE. Ja? Und da wer jetzt mehr Stimmen oder dann Sitze bekommt, Podemos oder PSOE, je nach Umfrage geht es immer so um 1-2 Prozentpunkte rauf oder runter. Also das heißt implizit, wer wäre der Kanzler, Entschuldigung, der Präsident, Präsident, der von Sozialisten, der Sánchez, oder der von Podemos, der Iglesias. Ne? Unausgesprochen steckt natürlich das dahinter. Ne? Aber das würde immer noch nicht reichen, dann brauchen sie noch andere, kleinere Parteien, ja, und also Nationalisten, die dann auch noch für diese Lösung stimmen würden. Und aber so wie ich diesen Pedro Sánchez einschätze, würde der auch wieder versuchen, was mit dieser neoliberalen neuen rechten Partei, mit Ciudadanos, zu versuchen, was natürlich wiederum für Podemos total ausgeschlossen ist und umgekehrt auch. Ja. Also ob das irgendwann jetzt mal in nächster Zeit so einen ernsthaften Versuch gibt, das kann man nicht sagen. Ja, da muss man jetzt vielleicht noch abwarten, wie das hier ausgeht in Katalonien, wo diese Unabhängigkeitsfans den 1. Oktober gesetzt haben, als wo sie das Referendum organisieren wollen, ob der spanische Staat ja oder nein dazu sagt, ist ihnen egal, das wollen sie machen. Und was daraus erfolgen kann, ja, das, ich weiß nicht in welcher Art und Weise, aber das wird dann auch einen Einfluss darauf haben, was in Madrid passiert. Ja, an Interpretationen von politischen Analysten war für jeden Geschmack etwas dabei. Ich habe mir ein paar Tertulias auch im Radio angehört, auf der Cadena Ser. Die sind relativ links und die waren empört über bestimmte Äußerungen der PP und Mariano Rajoys. Pablo Iglesias hat sehr geschickt dieses Misstrauensvotum genutzt, um die Korruption hier in Spanien absolut zu thematisieren. Er hat Namen genannt, er hat zum Beispiel die Regierung und den Präsidenten kriminell genannt, wegen der vielen, vielen Korruptionsaffären. Er hat gesagt, von keiner Partei sitzen so viele im Gefängnis oder auf der Anklagebank wegen Veruntreuung, wegen Diebstahl, wegen Raub, wegen Steuerflucht, wegen allen möglichen Delikten. Und er stellt sich hin und will dem Volk predigen, wir leben in einem sauberen, in einem Land. Und dann gab es den Höhepunkt, als Rajoy in seiner doch recht schlauen Rede, finde ich, dann aber gesagt hat, er garantiere nun, dass keine Korruption mehr sei. Das war wirklich der Hammer und der Höhepunkt und da hat wirklich alles laut aufgelacht im Parlament und manche haben sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es war für jeden Geschmack, wie gesagt, was dabei. Es gab Reden, die waren toll, klasse. Hervorzuheben ist die Rede von Frau Irene Montero. Die hat ganz wörtlich gesagt, estamos hartos de ustedes. Wir sind Leute wie Sie satt, wir haben euch satt. La democracia pide paso. Die Demokratie bittet um Durchgang. Und die Rede von dieser Frau, die war wirklich klasse. Die war sehr lang, ich glaube, die war fast 2 Stunden und die wurde auch sehr viel kommentiert und selbst politische Gegner und Leute, die sie nicht sympathisch finden wegen ihrer politischen Richtung, haben gesagt, die Frau war klasse. Debo empezar mi intervención desgraciadamente señalando que todo indica que ha habido un nuevo asesinato machista en Granada. Así que, bueno, constatar. Sie beginnt ihre Rede direkt mit einem machistischen Mord in Granada und sie prangert das an und sie deutet auch hier auf die Regierung, die nämlich in diese Richtung nichts tun. Es gibt einen großen Applaus. Miren, hoy es martes y 13, señor Rajoy. Decía Valle Inclán que la épica se hace mirando a los personajes desde abajo, la comedia desde arriba. Sie meint, heute ist Dienstag der 13. Das ist wie in den Angelsächsischen und in Deutschland, Freitag der 13. ein Unglückstag. Und diese junge Frau spricht von einer Tragödie in diesem Land, die stattfindet. Auf den Rängen der Rechten wird aufgeheult und aufgejault, Hohngelächter. Gut, lassen wir es gut sein. Die Rede ist klasse, die Rede ist toll, die Rede hat wirklich Pfeffer und Pfiff und legt die Finger in jede mögliche Wunde. Und ich würde sagen, wer da nicht überzeugt ist, dem kann man nicht mehr helfen. Ja, ich habe diese Rede nicht ganz gehört, also diese 2 Stunden, sondern nur Ausschnitte davon. Aber mein Eindruck war auch also sehr gut, wie und was die gesagt hat. Und dann auch ein Hinweis auf das Niveau der Rechten hier, dann, wo die 2 Stunden lang geredet hat, hieß es dann hinterher, ja, das ist wie Fidel Castro, die redet genauso lange. Das ist wieder der Beweis, dass das die bösen Kommunisten sind. Oder auch, könnte man sagen, wenn alle gewusst haben, wie du vorher gesagt hast, dass dieser Misstrauensantrag scheitert, warum wird er dann überhaupt gemacht, beziehungsweise warum bringt Podemos den überhaupt ein, diesen Antrag, wenn sie wissen, wir verlieren? Und da könnte man ja jetzt auch sagen, jetzt sieht man wieder, dass das Kommunisten und Leninisten sind, weil Lenin hat ja auch gesagt, wir müssen rein ins Parlament und das benutzen als Propagandatribüne. Ja, also solche Sachen werden die sicher jetzt bringen. Aber gut, eine Sache ist klar, Korruption, das war natürlich das Hauptthema bei der Debatte. Und aber man hat gesehen, wie nervös die sind, diese von der dieser rechten PP, ja, und wie sie reagiert haben, dann auch versucht haben, das alles zu überdecken mit wirklich aggressiven Angriffen, arrogant, ne, versuchen den Kontrahenten verächtlich zu machen. Also das Venezuela natürlich, ich glaube, außer auf der ganzen Welt nach Venezuela selber ist das Wort Venezuela wahrscheinlich hier in Spanien, das wird am häufigsten gebraucht. Damit wollen sie sagen, diese Podemos, die sind genauso wie der Maduro und die Bolivianos in Venezuela. Ja, und diese Sprache hat man übrigens schon eine Woche vorher gesehen. Da gab es noch einen Misstrauensantrag, und zwar in Madrid, also bei der Comunidad de Madrid, wo die Präsidentin auch von der PP ist, eine gewisse Cristina Cifuentes. Und da war hat sich praktisch das Gleiche schon eine Woche vorher abgespielt. Also da ging es dann so los, dass irgendein Sprecher von dieser Frau gegen Podemos gesagt hat, ihr seid eine Gruppe von Drogendealern, von Nazis, von Päderasten, von bewaffneten Terroristen. Und in Bezug auf auch einen wichtigen Mann in Podemos, Errejón, da gab es mal vor 2-3 Jahren eine Diskussion, ob der sein Stipendiat richtig verwendet hat oder das nur das Geld genommen hat und dann was anderes gemacht hat. Und darauf anspielen, sagen die dann von dieser rechten Partei her, das ist auch weltweit der zweitbekannteste Stipendiat nach Monika Lewinsky. Also auf diesem Niveau spielt sich das ab. Und jetzt in Bezug auf diese Rede, da, die du gerade eingespielt hast von Irene Montero, die ist jetzt also die Sprecherin von Podemos im Parlament. Und dann muss man auch wissen, dass die eine Beziehung hat mit dem Pablo Iglesias, also mit dem Chef von dieser, mit dem Vorsitzenden von dieser Partei Podemos, ne? Und jetzt geht da, weil, hast du ja vorher auch gesagt, viele Leute fanden das toll, was die gesagt hat und wie sie es gesagt hat, ne? Und dann geht dieser Sprecher von der PP her und sagt als Antwort auf Pablo Iglesias, ich sage das nicht, aber es gibt Leute, die sagen, dass Irene Montero viel besser gesprochen hat als sie. Ich möchte das aber weiter nicht kommentieren, weil ich ja nicht wissen kann, was das innerhalb ihrer Beziehung provozieren könnte. Also auf diesem Niveau spielt sich das ab hier. Ja, man sagt ja, Hunde mit Maulkorb, die bellen mit dem Arsch und bellen mit dem Schwanz. Und das war ein Schwanzgebell von diesem Mann. Und das war eigentlich klar, das enthüllt den Charakter dieser Menschen, die selber Millionen veruntreut haben, die die staatlichen Institutionen als Selbstbedienungsläden für ihre gefräßigen Klicken missbraucht haben, Jahre und Jahrzehnte lang. Die stellen sich hin und fangen an, einen jungen Mann, der ein Stipendium hatte, dem mit Lügen vorzuwerfen, er hätte sein Stipendium nicht richtig abgerechnet. Solche krummen Hunde sind an der Macht. Und Frau Irene Montero hat ganz klar gesagt, es geht darum, diese Kriminellen aus der Regierung wegzukriegen und wieder Raum zu machen für eine richtige, für eine wahre Demokratie. Darum geht's, meine Damen und Herren. Thank you. Es ist Samstag, der 17. Juni 2017. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Samstag. Beginnen möchte ich mit einer Meldung zum Thema Lobbyisten. Es gibt ein Portal, das die Lobbyisten outen will. Wie stark mischen Unternehmen und Verbände bei neuen Gesetzen mit? Man weiß es seit Jahren, dass das der Fall ist, dass die Anwaltskanzleien von großen Konzernen die Gesetze direkt formulieren und den Ministern zur Unterschrift hinlegen. Aber wir wollen das einmal näher untersuchen, weil eine Sache ist, es zu wissen und die andere Sache ist, solche Praktiken zu bekämpfen, der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zu unterbinden. Zwei Organisationen machen jetzt mit einem Online-Portal Druck auf die Regierung, damit sie bislang unveröffentlichte Lobbypapiere herausgibt. Bekannt ist, die Zahl der Lobbyisten wächst stetig. Schätzungen zufolge gibt es allein in Berlin mindestens, Achtung, 6.000 Interessensvertreter. Auf einen Bundestagsabgeordneten kommen also 10 Lobbyisten. Eine wahre Landplage. Doch wie groß ist ihre Macht wirklich? Welchen Einfluss haben sie auf die Ministerien? Und wie wirkt sich das auf die Gesetze aus? Diese Fragen lassen sich bislang kaum beantworten. Die Bundesregierung veröffentlicht in der Regel keine Stellungnahmen von Unternehmen und Verbänden zu Gesetzesentwürfen. Die Organisationen Abgeordneten Watch und Frag den Staat wollen deshalb Druck auf die Ministerien machen. Auf dem Portal Gläserne Gesetze haben sie 17.000 Fälle gesammelt, in denen Lobbyisten um eine Bewertung von Gesetzesvorhaben gefragt wurden. Nutzer der Webseite können die internen Unterlagen mit wenigen Klicks bei den Ministerien anfordern und auf gläsernegesetze.de veröffentlichen. Hintergrund ist das Informationsfreiheitsgesetz. Es gibt jedem Bürger das Recht, auf Antrag amtliche Dokumente von Behörden zu bekommen. Nur in Ausnahmefällen können die Beamten das ablehnen. Wir wollen herausfinden, ob Lobbyisten indirekt an Gesetzestexten mitgeschrieben haben, sagt Abgeordnetenwatch-Chef Gregor Hackmark. Konkret gehe es um die Frage, hat die Bundesregierung Forderungen von Lobbyisten übernommen oder sogar wörtlich kopiert? Bei dem überwiegenden Teil von Gesetzesvorhaben befragen die Ministerien eine Vielzahl von Interessensvertretern. Daran ist zunächst nichts verwerflich. Experten und Betroffene haben häufig einen anderen Blick auf ein Thema als der Referent, der den Gesetzesentwurf geschrieben hat. Unklar ist allerdings, was passiert mit den Stellungnahmen. Werden, was zu vermuten ist, Änderungswünsche von Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden eher berücksichtigt als solche von gemeinnützigen Organisationen? Mehr Transparenz könnte helfen, diese Fragen zu beantworten. Ende vergangenen Jahres forderte Abgeordnetenwatch die Ministerien auf, die Informationen von sich aus zu veröffentlichen, bis auf eine Ausnahme ohne Erfolg. Das Justizministerium von Heiko Maas, der ist Mitglied der SPD, stellt die Kommentare von Lobbyisten seit April 2016 freiwillig auf seine Webseite. Weil sich bislang kein Ministerium angeschlossen hat, setzt Arne Semrott von Frag den Staat auf die Mitmachaktion. Zitat: Wir Bürger müssen selbst für Transparenz sorgen. Zweites Thema, mehr Millionäre in Deutschland. Global Wealth Report, die Deutschen werden immer reicher. Im Durchschnitt. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Global Wealth Report des Schweizer Bankkonzerns Credit Suisse hervorgeht, werden die Deutschen zumindest im Durchschnitt immer reicher. Laut der Studie stieg das Durchschnittsvermögen pro Erwachsenem in der BRD in diesem Jahr um 2,8% auf 185.175 Dollar, rund 174.157 Euro. Noch stärkere Zuwächse gab es nur in Japan und den USA. Vor allem die Zahl der Reichen und Superreichen stieg kräftig. Dem Bericht zufolge erhöhte sich die Zahl der Dollarmillionäre in der BRD von Mitte 2015 bis Mitte 2016 um 44.000 auf rund 1,6 Millionen. Die Autoren gehen davon aus, dass deren Anzahl bis 2021 um weitere 30% auf rund 2,1 Millionen steigen wird. Die Gruppe der Superreichen mit einem Vermögen von mindestens 30 Millionen US-Dollar vergrößerte sich um 500 auf nun 6.100 Personen. Deutschland lag hier weltweit an dritter Stelle hinter den USA und China. Bis zum Jahr 2021 werden es rund 1800 neue Superreiche in der BRD geben, prognostizierten die Studienautoren. Bei dem Durchschnittsvermögen landet Deutschland allerdings global nur auf Rang 19. Oho, an der Spitze lag erneut die Schweiz mit $591.900 je Erwachsenem. Angetrieben wurde die Entwicklung in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt, vor allem von steigenden Immobilienpreisen. Im globalen Durchschnitt lag das Pro-Kopf-Vermögen auf $52.800. Richtet man den Blick auf die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, zeigt sich deutlich, die soziale Ungleichheit nimmt weltweit zu. Laut Global Wealth Report verfügt das oberste 1% der Reichen inzwischen über 50,8% des weltweiten Vermögens. Ja, Sie haben richtig gehört. Über die Hälfte von allem, was auf diesem Planeten existiert, gehört 1% der Bevölkerung. Die Schere zwischen Arm und Reich hatte sich den Angaben zufolge zwar bis zum Ausbruch der Finanzkrise 2008 etwas geschlossen, ist seitdem aber wieder auseinandergegangen. In der Krise hatte sich die Zahl der Millionäre verringert. Mittlerweile gäbe es aber weltweit mehr als doppelt so viele Millionäre wie noch im Jahr 2000. Das war eine Nachricht von der Deutschen Presseagentur und der Jungen Welt. Was auch mit diesem Thema zu tun hat, ist, was jetzt gerade in Deutschland stattfindet. Der Wahlkampf hat ja praktisch schon begonnen, wenn auch nicht offiziell. Und wieder jetzt CDU und FDP auf Stimmfang gehen. Ne? Also sie wollen die Mitte der Gesellschaft überzeugen. Und dann zum Beispiel mit solchen Forderungen wie endlich Entlastung durch die Abschaffung des Soli, des Solidaritätsbeitrags bis 2019. Also so sollen die Stimmen gefangen werden, was völlig unter den Tisch fällt dabei, ist, dass so diesen Solidaritätszuschlag sowieso nur die besser Verdienenden bezahlen. Also eine Familie mit zwei Kindern, die zahlen überhaupt keinen Solidarzuschlag, wenn sie ein Bruttojahresbruttoeinkommen haben von weniger als 52.000. Ne? Und also weiterhin bleibt die FDP trotz ihrem ganzen Geschwätz hier eine Partei für Zahnärzte und Architekten und Rechtsanwälte. Ne? CDU macht genau das Gleiche. Ne? Entlastung bei den Steuern versprechen. Der Schäuble will 15 Milliarden verteilen. Ne? Aber das ist noch nicht genug nach vielen Leuten in seiner eigenen Partei. Ne? Den Mittelstandsbauch, da solche Sachen tauchen da auf in der Diskussion. Also die sind ganz klar diejenigen, die weitermachen in dieser Richtung, dass die Reichen immer noch reicher und die Armen immer noch ärmer werden. Hören wir die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Samstag, dem 17. Juni 2017. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Weltweite Trauer um Altkanzler Kohl. US-Präsident Trump erklärte, Kohl sei nicht nur der Vater der Wiedervereinigung gewesen, sondern auch ein Anwalt Europas und der transatlantischen Beziehungen. Der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow würdigte ihn als außergewöhnliche Persönlichkeit. Bundesparteitag der Grünen in Berlin. Am zweiten Tag geht es um außenpolitische Positionen und um den Klimaschutz. Im Programm zur Bundestagswahl schlägt die Partei einen Pakt für faire Tierhaltung vor. Trump ändert Obamas Kuba-Politik. Der US-Präsident unterzeichnete ein Dekret, das unter anderem die Möglichkeit von Individualreisen für US-Bürger wieder einschränkt. Die diplomatischen Beziehungen will die US-Regierung aber aufrechterhalten. Angriffe auf Polizisten in Jerusalem. Bei zwei Attacken von Palästinensern ist am Abend eine Polizistin erstochen worden. Alle drei Angreifer wurden getötet. Sowohl IS als auch Hamas reklamieren die Tat für sich. Zusammenstoß vor Japans Küste. Ein US-Kriegsschiff kollidierte mit dem Containerschiff einer japanischen Reederei. Mehrere US-Soldaten sind verletzt, 7 werden vermisst. Am Zerstörer sind erhebliche Schäden zu sehen. Und das Wetter dicht bewölkt und nur gebietsweise Sonnenschein, im Tagesverlauf im äußersten Süden und im Osten etwas freundlicher. Es bleibt trocken, 15 bis 25 Grad. Werner, ich habe eine Frage. Machst du eigentlich, wenn du in der U-Bahn oder im Bus sitzt, dieses Manspreading, dieses Männergespreiz? Ja, ja, natürlich. Spreizt du dich da auf? Natürlich mache ich das. Und da ist es einfach bequemer. Ne? Nur jetzt natürlich, wenn dann links und rechts sich jemand hinsitzt, dann versuche ich das natürlich nicht zu machen. Aber wenn da zwei andere Manspreader sich rechts und links neben dich setzen, dann gibt's ja einen Kampf auf Leben und Tod. Genau. Messerkampf. Nee, manchmal passiert es tatsächlich. Messerkampf in der U-Bahn. Ich habe dann meistens noch eine Tasche dabei, dann tue ich die ganz demonstrativ zwischen die Beine, damit es noch breiter wird. Aber das kommt schon vor. Jedenfalls ist das in Madrid ein großes Thema gewesen. Es geht nämlich nicht um Manspreading gegen Männer, sondern es geht um mehr Beinfreiheit für Frauen. In Madrid wird es verboten, in Bussen breitbeinig zu sitzen. Eine schlechte Gewohnheit, die besonders häufig Männer pflegen. Besonders fällt das Phänomen in überfüllten U-Bahnen auf. Dann, wenn alle Plätze belegt sind, außer dieser eine, der eigentlich frei ist, der aber zur Hälfte belegt ist durch die breitbeinig sitzende Person auf dem Nebensitz, wahrscheinlich ein Mann. Denn meistens sitzen Männer so, weswegen das Phänomen auch Manspreading genannt wird. Ich habe eine deutsche Übersetzung gesucht, Männergespreiz, Menschspreizing, Männerspreizerei. Da kann sich jeder was aussuchen. In Madrid soll es nun in den Bussen des städtischen Verkehrsbetriebes EMT eine Aktion dagegen geben. Es werden Sticker angeboten, die das Piktogramm einer breitbeinig sitzenden Person und ein rotes Verbotskreuzchen zeigen. Zurück geht das auf eine Forderung der Frauenrechtsaktivistinnen der Gruppe Mujeres en Luchas, kämpfende Frauen. Sie führen eine Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag Madrid Seen Manspreading und starteten eine Petition, die von 10.000 Personen unterschrieben wurde. Das überzeugte den Bürgermeister. In der Madrider Bahn wird das Piktogramm eingereiht, neben jene, die auch lautes Musik hören oder Rauchen verbieten. Alles störend in einer Bahn. Aber Manspreading ist nicht nur einfach nervig. Es ist eine Frage der Kultur. Uns Frauen wurde immer gesagt, dass wir möglichst wenig Platz einnehmen dürfen, Männern nicht, das sagt Alejandra de la Fuente dem Telegraph. Sie leitet die Anti-Manspreading-Kampagne. Manspreading ist also Symbolbild dafür, wie unterschiedlich sich Männer und Frauen in der Gesellschaft bewegen, wer wie viel Raum einnimmt, im direkten wie auch im übertragenen Sinne. Diese übertragene Deutung ist vielen aber nicht bewusst. Umso wichtiger, dass Aufmerksamkeit für das Phänomen und auch einige Sitzplätze mehr geschaffen werden. Pep Guardiola macht nicht nur als Trainer von sich reden, sondern auch als Politiker. Er predigt nämlich die Abspaltung von Spanien und Guardiola ruft die Katalanen zum Ungehorsam auf. Pep Guardiola ist einer der prominentesten Verfechter für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Bei einer Demonstration in Barcelona wählt er nun besonders kämpferische Worte. Seit Jahren macht sich der Ex-Bayern-Trainer Josep Pep Guardiola für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien stark. Nun steht das anvisierte Datum für ein Referendum in der Region und der heutige Coach des englischen Erstligisten Manchester City findet deutliche Worte. Auf einer Kundgebung rief er zu Ungehorsam gegenüber der Zentralregierung auf. Wir werden am 1. Oktober über unsere Zukunft abstimmen, auch wenn der spanische Staat das nicht möchte, sagte er am Sonntag vor tausenden Demonstranten in Barcelona. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat mehrfach betont, man werde die Abtrennung der wirtschaftsstärksten Region des EU-Landes unter keinen Umständen zulassen. Ungeachtet des Widerstandes der Zentralregierung und früherer Verbote des Verfassungsgerichts hatte das Regionalparlament die Abstimmung im vorigen Herbst beschlossen. Der Befragungstermin war erst am Freitag vom katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont verkündet worden. Guardiola hat am Sonntag Europa und die Welt um Unterstützung für Katalonien gegen die Übergriffe eines autoritären Staates aufgerufen. Die Demokratie sei in Spanien bedroht, rief er unter lautem Jubel. An der von mehreren Verbänden und Parteien organisierten Demonstration nahmen neben Guardiola weitere katalanische Persönlichkeiten des Sports, der Wirtschaft und der Kultur teil. Guardiola hat schon häufiger öffentlich seine Unterstützung für die Separatisten erklärt. Im Sommer 2014 zum Beispiel, damals noch in Diensten des FC Bayern München, nahm er an einer Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz teil, bei der die Unabhängigkeit Kataloniens gefordert wurde. Ja, zu Guardiola, also die meisten wissen ja, früher Barca-Spieler, dann Barca-Trainer, heute in England tätig, dazwischen durch nochmal bei Bayern München. Das ist ein Familienname, Guardiola, Sparbüchse auf Deutsch. Ne? Und wenn man ihn so hört, wie er da sich jetzt einsetzt für diese Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien, da möchte man ihm geradezu zurufen, Sparbüchse, bleib bei deinem Leisten. Wie Schuster bleibt. Aber das war wieder ein anderer Barca-Spieler. Grundsätzlich ist es ja nicht falsch, wenn Sportler sich zu politischen Themen äußern und am politischen Geschehen teilnehmen. Es wird aber nicht gerne gesehen. Und es verprellt natürlich immer die Hälfte ihrer Kunden bzw. ihrer Fans. Egal, was ein Sportler oder auch ein Popsänger oder ein Künstler macht, die Hälfte wird garantiert nicht damit einverstanden sein und zieht sich dann aus dem Geschäft zurück, kauft nicht mehr seine Platten oder kauft nicht mehr seine Musik oder seine T-Shirts oder schimpft sogar gegen ihn. Insofern ist das in der kapitalistischen Welt sehr heikel, so etwas zu tun. Dafür muss man ihm eigentlich applaudieren, dass er den Mut hat. Andererseits läuft dieser Mann überhaupt kein Risiko. Er geht überhaupt kein Risiko ein. Niemand wird ihn dafür bestrafen, niemand wird ihn anschreien, niemand wird ihm etwas tun. Ist also eine völlig legitime Sache, so etwas zu tun, selbst wenn man das doof findet und auch wir natürlich hier im Niemandsland gar nicht dafür sind. Aber gut, so ist es. Man würde sich natürlich freuen, wenn er auch für soziale Rechte etwas machen würde, wenn er eintreten würde und würde gegen die Hypothekenschweinereien kämpfen, gegen die Zwangsräumungen, gegen das soziale Elend, gegen die Kinderarmut. Aber das wäre zu viel verlangt und dann müsste man auf Leute wie Herbert Grönemeyer kommen, die nämlich zum G20-Gipfel, der demnächst in Hamburg stattfindet, ein Konzert veranstalten werden, ein Soli-Konzert übrigens, das aber von linksextremer Seite heftig und total angegriffen wird. Aber das ist ein anderes Thema, das wir vielleicht nachher noch kurz thematisieren werden. Kommen wir zu weiteren Nachrichten aus Deutschland. Es geht um unser Wasser. Es wird nämlich höhere Kosten für sauberes Wasser geben. Das liegt daran, dass zu viel Gülle, Mist und Dünger im Wasser ist. Weil das Grundwasser in Deutschland in zu vielen Regionen zu viel Nitrat enthält, müssen die Bürger bald mit höheren Trinkwasserkosten rechnen. Nach einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes UBA werden derzeit in mehr als einem Viertel aller Wasserspeicher die zulässigen Grenzwerte überschritten. Grund sind als Folge der Intensivtierhaltung übermäßig viel Gülle und Mist auf den Feldern sowie der hohe Einsatz von Mineraldünger für den Obst- und Gemüseanbau. Wasserversorger müssen inzwischen vielerorts teurere Verfahren einsetzen, um das Trinkwasser sauber zu halten. Sollten die Belastungen nicht zurückgehen, so die UBA-Studie, kommen auf die deutschen Wasserwerke zusätzliche Kosten in Höhe von bis 777 Millionen Euro pro Jahr zu. Umgelegt auf den Kubikmeter rechnen die Autoren für den Endverbraucher mit einer Preiserhöhung von 35 bis 45%. Für eine vierköpfige Familie wären das bis zu 134 Euro mehr Kosten im Jahr. Die am 2. Juni in Kraft getretene Düngerverordnung soll die Belastung bundesweit reduzieren. Sie schränkt den Gülleeinsatz, wer nicht weiß, was Gülle ist, das ist Schweinepisse und Schweinekacke, den Gülleeinsatz deutlich ein. UBA-Präsidentin Maria Krautsberger fordert gleichzeitig eine konsequente Umsetzung und verstärkte Kontrollen in den Problemregionen. Sollten die Werte nicht zurückgehen, müssten weitere und strengere Auflagen für die Landwirtschaft erfolgen. Ein weiteres Thema. Es gab einen Witz über den Putsch, einen möglichen Putsch gegen Verteidigungsministerin von der Leyen. Was ein kleiner Scherz war, hat diese Dame dem Witzemacher sehr übel genommen und ja, es wird ein Verfahren eingeleitet, jawohl. Was steckt dahinter? Die Bundeswehr zeigt sich bei Kritik an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die ist von der CDU, derzeit ziemlich humorlos. Vergangene Woche stellte die Truppe bei der Staatsanwaltschaft Bonn Strafanzeige gegen einen Oberstleutnant des Zentrums für Geoinformationswesen in Euskirchen. Konkret wirft die Bundeswehr dem Offizier die Anstiftung zu einer Straftat vor, da er bei einer Veranstaltung am 12. Mai in einer Kaserne in Wildflecken zum Putsch gegen die in der Truppe aktuell hoch umstrittene Befehlshaberin aufgerufen habe. Tatsächlich, das räumt der Oberstleutnant in einer schriftlichen Stellungnahme ein, hatte er die Ministerin dafür kritisiert, dass sie die Truppe nach der Aufdeckung der rechtsextremistischen Zelle rund um Franco A. pauschal verurteilt und ihr ein Haltungsproblem attestiert hatte. Als Witz, er selbst spricht von einer satirischen Übertreibung, habe er danach gesagt. Zitat, die Soldaten müssen nun endlich den Mund aufmachen oder putschen. Daraufhin, so eine Version, lachte der ganze Saal. Trotzdem meldete der Inspektionschef in Wildflecken den erfahrenen Soldaten, der schon mehrmals im Auslandseinsatz auf dem Balkan und in Afghanistan war, an den militärischen Abschirmdienst, den sogenannten MAD. Mittlerweile wurden auch alle Lehrgangsteilnehmer zum angeblichen Putschaufruf vernommen. Die Staatsanwaltschaft Bonn muss nun über die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens entscheiden. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Oberstleutnant für seinen Witz eine Freiheits- oder Geldstrafe und die Entlassung aus der Bundeswehr. Unehrenhaft natürlich, Kamerad. Ja, dann werden wir ja sehen, wie die kleinen Soldaten dann reagieren, wenn sie jetzt vernommen werden. Ne? Ob sich da auch nur einer traut, das nicht zu bestätigen, seine eigene Version, dass es nur scherzhaft gemeint war, ne? Und dass alle gelacht haben. Alle werden sie sagen, ja, wir haben sofort verstanden, dass es nur ein Scherz war. Da ist er wieder, dieser Chorgeist. Ja, das Schlimme ist, solche Witze werden Tag und Nacht gemacht. Stell dir mal vor, da sind in einer Truppe oder auf Stube 7 sind da so 8, 9 junge Leute. Dann ist da der Oberspieß, der kommt rein. Meine Herren, stramm gestanden. Die imitieren dann wahrscheinlich die Sprache aus alten Nazi-Filmen, lachen sich scheckig über solche Sachen. Ich glaube, das ist gang und gäbe, nicht nur in der Bundeswehr, sondern überall. Der Witz und der Spaß und das diabolische Schabernackgetreibe, das ist da praktisch mit eingebaut im System. Und wenn dann einem mal sowas rausrutscht, wir putschen die Alte weg, die alte Ziege, haben sie wahrscheinlich noch gesagt, nicht in der öffentlichen Rede, aber vielleicht auf dem Flur haben sie gesagt, diese Ziege werden wir wegputschen und mit dem Fallschirm über Afghanistan, über Taliban-Gebiet abwerfen. Solche Witze sind wahrscheinlich gang und gäbe, nur sie dürfen nicht in die Öffentlichkeit dringen. Ja, das ist leider sehr gut möglich. Ne? Also nur bei solcher Art von Witze, da verstehe ich keinen Spaß. Ne? Gut, wir sind einverstanden. Solche Witze sollte man nicht machen. Und wenn man sie macht, sollte man sie unter Freunden machen, mit einem Augenzwinkern und wissen, wir sind Komplizen im Witz, aber der Witz ist nicht der Ernst. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten vom heutigen Samstag. Da haben wir Spiegel Online, habe ich hier aufgeschlagen. Das große Thema ist natürlich das schwere Erbe des Einheitskanzlers, Helmut Kohls Wirtschaftsbilanz, der Tod Helmut Kohls, ein großer Staatsmann geht. Er war herzhaft und rauflustig, ein Bauchmensch heißt es hier. Dann gibt es allerlei Pressestimmen. Die wichtigsten Momente der Ära Kohl, hier ein tolles Video zusammengeschnitten mit Zeitleiste, eine Jugend unter Kohl. Walter Kohl äußert sich zum Tode seines Vaters, der hat ihn nämlich, glaube ich, jahrelang nicht mehr gesehen. Die waren ja zerstritten, Kohl und seine Kinder, soweit man weiß. Was da genau hintersteckt, könnt ihr nachlesen in der Presse und im Spiegel. Dann das neue Titelbild des Spiegels ist von der Wende bis zur Kanzlerdämmerung. Kohl als Superman. Ströbele fürchtet um Ruf der Grünen. Die Grünen zimmern ihr Wahlprogramm. Streit wird vor allem beim Thema Sicherheit erwartet. Vor der entscheidenden Debatte kritisiert der urgrüne Ströbele den Kurs seiner Partei. Vergessen wir nicht, Christian Ströbele ist Mitglied der Grünen seit, glaube ich, Urbeginn und ist auch Bezirksabgeordneter in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, und ist eigentlich ein Urgestein der aufrechten und kritischen Linken in Deutschland, der einiges an Skandalen und Sachen ausgegraben hat. Ja, nochmal kurz zu Kohl. Man kann ihm ja vorwerfen, was man will. Und viel gibt's da tatsächlich. Aber eins kann man ihm nicht vorwerfen, dass er links gewesen sei. Ne? da gab's schon vor über 10 Jahren oder so ein Interview, hatte er da mit der Taz, mit einem Reporter von der Taz. Das Interview beginnt mit dem Satz, Herr Kohl, haben Sie heute schon die Taz gelesen? Nein. Warum nicht? Ich lese die nie. Aber man weiß, dass er eben auch Spiegel nicht gelesen hat, Stern nicht gelesen hat, Süddeutsche Zeitung nicht gelesen hat. Ja. Also das war nicht sein Ding. Ja. Die haben ihn nie verstanden. Und er sagt, also ich bin ein Wertkonservativer. Ne. Das Erbe, was wir geerbt haben, müssen wir bewahren. Und das Wort Umwelt mag ich nicht, sagt er. Er findet besser die Schöpfung. Und natürlich, das ja, sagt er, ich bin nicht für eine reine kapitalistische Marktwirtschaft. Ich verteidige die soziale Marktwirtschaft. Aber gut, das tun auch viele Sozialdemokraten. Und dann eben wertkonservativ, Katholik, ne, überzeugt, Hilfe für den Nächsten, eine wohl gute Taten tun, Barmherzigkeit, Caritas und so, ne, also nicht etwa Rechte für die Leute, ne, weil der Mensch ein Mensch ist, das war nie sein Ding. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten, Thema Zwangsräumungen. Am gestrigen Freitag wurde im Stadtteil Sants eine Zwangsräumung gegen eine schwangere Mutter mit Polizeihilfe durchgeführt. 5 Polizeimannschaftswagen der katalanischen unabhängigen Polizei Mossos sperrten die Straße ab und versiegelten dann die Wohnungstür der ausgesperrten Frau. Die war nämlich gerade ihren minderjährigen Sohn aus der Schule abholen. Das heißt, sie kam mit ihrem Sohn zurück, wollte in ihre Wohnung nach Hause und da war die Polizei und sie kam nicht mehr rein. Alle ihre Sachen befinden sich in dem Haus. Die Frau heißt Eva und erklärte gegenüber der Presse, dass sie nicht benachrichtigt worden sei. Sie habe nichts vom Räumungstermin erfahren. Die PAH, das ist die Plattform gegen Zwangsräumungen, erklärte mit heftiger Kritik an den Gesetzesgebern, es sollten endlich feste Grundregeln für die frühzeitige Benachrichtigung von Zwangsräumungsopfern eingeführt werden. Arbeit. Thema Räumung 2. Ebenfalls ist ein Großaufgebot der katalanischen autonomen Polizei Mossos in Gang gesetzt worden, um am Mittwochmorgen das besetzte Gebäude La Nova Rimaia zu räumen, das in der Ronda San Pau Nummer 12 im Bezirk Raval liegt. Das Gebäude steht seit vielen, vielen Jahren leer und ist ein emblematisches Spekulationsobjekt hier in der Stadt. Dort lebten zahlreiche Familien, zum Teil mit kleinen Kindern. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte sich schon mit diesem Gebäude beschäftigt und den Schutz der Bewohner gefordert. Das Rathaus hat dem Besitzer mittlerweile, Achtung, immerhin ein Bußgeld von 315.000 Euro aufgebrummt, was aber offensichtlich wenig Eindruck auf die Zwangsräumungsmaschine macht. Bleiben wir beim Thema Gentrifizierung. Der letzte Mieter des Hauses Nummer 13 in der Lancasterstraße hier im Stadtteil Raval hat einen Rechtsstreit gegen die Immobilienfirma MK Premium angestrebt. Es geht um Mietermobbing. Vor einem Jahr hatte die Immobilienfirma das gesamte Gebäude gekauft und will nun natürlich alle Mieter raushaben, um danach Luxusrenovierung zu veranstalten und den Reibach zu machen, den großen Reibach. Das ist übrigens ein Riesenproblem hier in Barcelona. Internationale Finanzhaie und Gaia-Fonds kaufen mittlerweile ganze Gebäude. Es gibt noch ein rattenhaftes Verhalten. Es gibt Privatleute, die gehen mittlerweile mit Notizblöcken in die Häuser und fragen die Anwohner, wie viele Häuser bzw. wie viele Wohnungen in Privatbesitz seien. Und wenn sie rauskriegen, in einem Gebäude gibt es fast nur Mieter oder nur Mieter, dann bieten sie sich den Gaia-Fonds als Zwischenhändler an und verlangen eine saftige Provision, weil viele dieser Gaia-Fonds wissen das nicht und die kaufen dann das ganze Gebäude bzw. bieten dem Besitzer direkt eine Riesensumme Geld. Ich habe übrigens auch etwas Interessantes erfahren. Ich war letztes Wochenende in einem sehr großen Restaurant bei mir in der Nachbarschaft essen. Das gehört einem Mann, den wir seit zig Jahren kennen. Alle seine Angestellten haben feste Verträge. Das Restaurant hat eine große Terrasse. Es liegt gegenüber des Parks und ist sehr schön und sehr idyllisch. Und er erzählte uns, dass schon die letzten Monate sind 4 oder 5 Mal Russen und Chinesen gekommen. Besonders einmal ein Chinese mit einem Riesenkoffer Geld hat ihn vor seinen Augen aufgeklickt. Da lagen die Geldbündel drin und bot ihm eine Riesensumme, um direkt das ganze Lokal zu übernehmen. Der Typ daneben hat's gemacht, ein Gallego, wo die Nachbarn seit zig Jahren saßen und gegessen haben, Hauskost, die Tapas und alles, was man hier in Barcelona so isst, wenn man abends rausgeht oder auch tagsüber am Wochenende, dann die Patatas Bravas und die Bombas und diese leckeren Chipirones und was es da alles gibt. Das gehört mittlerweile einem Gaia-Fonds, das haben, wie es aussieht, chinesische Pakistani übernommen oder Libanesen, das weiß man nicht so genau, und haben da so eine Art Döner, Riesenschinken-Dönerhaus draus gemacht. Und das Interessante war, als wir eben in diesem Lokal saßen, war das total leer. Nur ein paar Touristenjugendliche saßen da drin, aber die Einheimischen, zumindest die in der Gegend, die noch Einheimische sind, die würden in so ein Ding so schnell nicht reingehen, solange sie ihr eigenes Essen, das mediterrane Essen, in der Nähe haben. Nächste Meldung, Zwangsräumungen Nummer 3. Die Zahl der Zwangsräumungen steigt nach einem leichten Rückgang erneut an. Dieses Mal sind jedoch nicht die Hypothekenprobleme dafür verantwortlich, sondern die steigenden Mieten. Katalonien und damit auch Barcelona liegt an erster Stelle. Insgesamt wurden im ersten Trimester 2017 17.055 Zwangsräumungen durchgeführt, 2,2% mehr als im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen veröffentlichte zu Wochenmitte der CGPJ, das ist der Consejo General del Poder Judicial. Man könnte das etwa übersetzen mit Zentralrat der Justizbehörden. Zwei Probleme treffen hier zusammen, so die Analytiker, die ablaufenden Mietverträge und die sich anschließenden enormen Mieterhöhungen. So wird zum Beispiel im Durchschnitt für eine Wohnung, die bisher sagen wir mal 600 Euro kostete, sofort 900 verlangt oder 1000. Und hinzu kommen noch andere Probleme, nämlich die prekären Löhne und Minilöhne, die es den arbeitenden Menschen nicht mehr ermöglichen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten bzw. ihre Wohnung zu bezahlen. Radio Sommer in Niemandsland. Sie haben es gemerkt, alle, die hier in dieser Stadt leben, wir befinden uns mitten in einer gewaltigen Hitzewelle. Nicht nur hier in Katalonien und in Barcelona, sondern in ganz Spanien. 42 Grad wurde zum Teil in Andalusien gemessen. 35 Grad gab es am Donnerstagmittag hier in Barcelona. Die Gesundheitsbehörden raten, Werner, pass mal auf, du musst viel Wasser trinken, auch wenn du keinen Durst verspürst. Dann Alkohol, Kaffee und Süßgetränke in Maßen zu sich nehmen, das heißt nur in ganz kleinen Mengen. Ich weiß nicht, was du da gerade trinkst, da steht Tomate drauf, aber ich tippe mal, da ist Schnaps drin, oder? Cognac. Da ist Wasser drin und ja? Heute habe ich sogar zwei mitgebracht. Ja? Ich dachte, da wäre so ein Calimocho oder sowas. Nein, das wäre wiederum schlecht, sowas zu trinken jetzt. Gut, Achtung, weiter geht's. Schattige Zonen und Bereiche aufsuchen. Zwischen 12 und 17 Uhr möglichst keine körperlichen Tätigkeiten ausüben, besonders nicht im Freien. Also Sport, Joggen, Fußball spielen, in der heißen Sonne und so weiter. leichte helle Kleidung anziehen, möglichst aus Baumwolle. Kein schweres Essen zu sich nehmen, nichts schweres, gebratenes und fettiges, leichte Kost, Salate und Obst. Und dann gibt es einen Rat, der klingt lustig, aber den muss man hier in Spanien wirklich ganz klar sagen, niemanden im Auto zurücklassen, besonders keine Kinder, Babys oder Großeltern. Jeden Sommer kann man fast alle 3-4 Tage lesen, dass irgendwo jemand beim Einkaufen das Baby im Auto vergessen hat, unter glühender Hitze, und dann können manchmal sehr große Tragödien stattfinden. Und bei Hitzeschlagsymptomen soll man natürlich sofort den Arzt aufsuchen. Und die letzte Nachricht, dann gibt's ein bisschen Musik. Thema Separatismus. Der Präsident der Generalitat, Puigdemont, kündigte am Mittwoch an, dass er nun 80.000 Freiwillige beauftragen werde, das Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens am 1. Oktober durchzuführen. Man werde niemanden zwingen, in den Wahllokalen tätig zu sein. Gemeint sind die Beamten der Rathäuser, die die Separatistenparteien für das aus spanischer Sicht illegale Referendum einspannen wollten. Nachdem es heftige Proteste gegeben hatte und diese Frage zur Staatsaffäre auszuarten drohte, ruderten die Independentistas schnell zurück und kamen wieder auf das Modell der freiwilligen Helfer zu sprechen. Auch sollen nicht näher bezeichnete internationale Experten für das sogenannte Referendum eine Kommission bilden. Und Thema Musik, das Sonar Festival findet noch bis Sonntagabend hier in Barcelona statt, mit einer ganzen Reihe von Konzertveranstaltungen, besonders aus dem Bereich angelsächsischer und nordischer Elektronikmusik. Ein Höhepunkt war zweifellos die isländische Sängerin und Sängerinnen-Ikone Björk. Björk eröffnete auch das Festival am Mittwoch mit einer 4-stündigen DJ-Show und einer Konferenz. 140 Konzerte und 276 Künstler und Künstlerinnen nehmen dieses Jahr am Sonar Festival hier in Barcelona teil. Unter anderem so Größen wie De La Soul, Anderson Park, DJ Shadow und Justice. Das Lied hatten wir schon, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Lied 2. Hier ist es. Ja. Alle wollen, dass ich einen Baum pflanze oder ein Haus baue, sodass sie auf mich zielen können wie ein Countdown. Dass ich erwachsen werd, nicht nur nach schönen Frauen schau, etwas mehr Sport treibe gegen den Raubbau. Dass ich mach, was man so macht, komm, mach doch mal eine Weltreise. Dass ich mich hinsetz, super ist für Geld schreibe. Eltern wollen Enkel haben, die sie auf ihren Schenkeln tragen, sicherstellen, dass es weitergeht. Ich sag Hallo mit nem Gruß aus der Achterbahn. Kann wie eine Armlehne, dass ich flexibel bleib und Kompetenzen habe, meinen inneren Schweinehund über alle Grenzen jage, dass ich die Zukunft kenne wie eine Kristallkugel, etwas beiseite schaff wegen der Welt und all dem Trubel. Ich soll den Sinn des Lebens finden, nicht zu dick auftragen, da ich zu denen gehör, die's drauf haben. Ich sag Hallo mit nem Gruß aus der Achterbahn. Plan nach all den Jahren. Ohne Plan fahren, ohne Plan fahren. komm, lass mich. Ohne Plan fahren, ohne Plan fahren. Ich will nach all diesen Jahren immer ohne Plan fahren. Ich will. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen im heutigen Niemandsland. Hitze hier im Studio haben wir mindestens 40 Grad. Draußen auf der Plaza Real werden es auch so um die 40 Grad sein. Werner, Kino, was gibt's? Kino, gerade weil es so warm ist, natürlich Kino im Freien und zwar und im Freien und umsonst natürlich gratis. Auf dem Plaza de la Revolución, das ist mitten in Gracia und liegt gleich neben der früheren besetzten Bank. Das sind die, die diesen Film da vorführen werden am nächsten Sonntag um 20.30 Uhr. Ja. Und was ist der Titel des Films? Mad, nicht Max, sondern Mad City von Costa Gavras, und zwar wurde der gedreht jetzt vor genau 20 Jahren. USA, da geht's um einen Nachtwächter in einem Museum, ein bisschen naiv, ein bisschen labiler Mensch, Sam Bailey, dargestellt von John Travolta. Und der wird entlassen und geht dann mit einer Pumpgun und mit Sprengstoff ins Museum und stellt seine Chefin zur Rede. Ja. Dabei löst sich dann ein Schuss und jetzt wird ein anderer Wächter, Nachtwächter und gleichzeitig sein Freund Cliff angeschossen. In dieser Zeit, auch im Museum, befindet sich zufälligerweise ein Fernsehreporter, Max Brackett, gespielt von Dustin Hoffmann. Der ist gerade auf der Toilette, kriegt es dann mit und setzt sich dann in Verbindung mit seinem Sender und macht eine Live-Reportage. Ja, also dieser Film wird von den Leuten von der besetzten Bank innerhalb von einem Zyklus dargestellt, jeden Sonntag. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der hieß. Medios de la Represión oder so ähnlich. Also wie die Leute, die an der Macht sind, versuchen sich an der Macht zu halten, mit welchen Mitteln, und in diesem Fall ist es das Medium eben das Fernsehen. Also diese Geiselnahme, eine ganze Schulklasse ist dann auch noch, wird als Geisel genommen, und gleichzeitig über das Medium Fernsehen beginnen sich dann vor dem Museum die Leute zu versammeln, um das alles live mitzukriegen. Also nicht nur ein Krimi deshalb, sondern auch eben Medien als Thema, dieser ganze Rummel und das Geschäft, was damit zusammenhängt hinter den Kulissen. Am Sonntagabend, 20.30 Uhr, auf dem Plaza de la Revolución in Gracia. Können wir nicht durch. Fahren Sie bitte weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Melden Sie sich bei den Kollegen. Hier ist die Nummer. Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Bleiben Sie stehen! Ich muss zu meiner Familie! Ich muss zu meiner Familie! Fatih Akin ist da mit einem neuen Film. Vor 3 Wochen gab es die Preisverleihung in Cannes. Und der Jubel im Festivalpalast war enorm, als die Deutsche, Diane Kruger, den Preis als beste Schauspielerin gewinnt. Es ist bisher ihr größter Erfolg. Als Hollywood-Star wurde die deutsche Diane Kruger international berühmt. Für den Blockbuster Troja arbeitete sie mit Regisseur Wolfgang Petersen und drehte mit Quentin Tarantino den Kinoerfolg Inglourious Basterds. Nun feiert die 40-Jährige den wohl größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Bezeichnenderweise mit ihrer ersten Rolle auf Deutsch. Jawohl, beim Filmfestival in Cannes wurde Diane Kruger am Sonntagabend vor 2 Wochen für ihre überragende Leistung in dem NSU-Drama aus dem Nichts von Regisseur Fatih Akin als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Wir haben hier viel im Niemandsland berichtet über die sogenannten Dönermorde, die sich nachher als Nazimorde herausstellten. Die im niedersächsischen Hildesheim geborene Kruger spielt Katja, deren Leben aus dem Nichts zerbricht. Bei einem Bombenanschlag von Neonazis sterben ihr Ehemann Nuri und der kleine Sohn Rocco. Weil Nuri Kurde war, vermutet die Polizei zunächst, dass er irgendwie eine Mitschuld an seinem Tod trägt und in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Diane Kruger, deren Nachname vor der internationalen Karriere noch Heid Krüger lautete, trägt den gesamten Film mit ihrer starken Darstellung. Sie verausgabt sich förmlich in dieser Rolle, weint, schreit, erlebt unter Schock die Befragungen der Polizei und findet schließlich noch die Kraft, vor Gericht zu kämpfen. Ich bin unheimlich stolz und freue mich so, dass ich den Preis für meinen ersten deutschen Film bekommen habe, sagte Kruger. Kurz zuvor hatte sie im Festivalpalast sichtlich gerührt ihre Trophäe entgegengenommen. Fatih, mein Bruder, ich danke dir, dass du mir vertraut hast, rief das einzige Fotomodell. Dieser Film wird hoffentlich auch hier in Barcelona demnächst in die Kinos kommen. Wir werden dann einen, ja, vielleicht etwas ausführlicheren Bericht bringen. Aber ich glaube, der Regisseur und das Thema sind schon eine Garantie dafür, dass das garantiert ein ganz klasse Film sein wird. Und da braucht man überhaupt nicht zu zögern. Man kann da blind reingehen. Fatih Akin aus dem Nichts mit Diane Kruger in der Hauptrolle. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut. Werner, tschüss. Viel Spaß am Wochenende. Okay, tschüss, ich verabschiede mich auch von allen Hörern und natürlich auch von Helmut Kohl, ne, weil er immer gesagt hat, das Erbe ist wichtig, was ist unser Erbe, was haben wir geerbt von ihm? Er hat uns den Satz hinterlassen, dass er, was hatte die Gnade der späten Geburt? Er wollte also, 1930 ist er geboren und er wollte damit sagen, ich hatte nichts zu tun mit der Nazi-Zeit, also noch nicht mal als Mitläufer, geschweige denn als Täter. Also er war damit fein raus. Er hat den Satz übrigens bei einem Besuch in Israel von sich gelassen. Ja, und wir werden wir das später auch mal sagen können. Ne? Wir hatten die Gnade der späten Geburt oder der frühen Geburt. Ne? Also wir sind mittendrin, glaube ich. Ne? Geboren und leben mittendrin in diesem alltäglichen Schlamassel. Und wir versuchen uns dann auch nächste Woche, am nächsten Samstag, wieder als Widerstandskämpfer. Tschüss, Werner. Alles Gute. Tschüss. Jo, liebe Freundinnen und Freunde dieses alternativen Radios, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer von Niemandsland, werden Sie glücklich, machen Sie es gut und erfrischen Sie sich und beherzigen Sie unsere Tipps gegen die Hitze. Tschüss, Agur, Jao. Das Wetter grau, Aspirin-Tabletten retten mich, der Bäcker hat mich